Erster, die Priester vom Stamm Levi bekommen kein Land. Sie bekommen keinen Besitz wie andere Israeliten. Sie leben von den Opfergaben für Jahwe. Zweiter, sie haben kein eigenes Land unter ihren Brüdern. Jahwe selbst ist ihr Besitz. Das hat Jahwe ihnen versprochen. Dritter, das Volk soll den Priestern etwas geben. Wenn jemand ein Rind oder Schaf opfert, der Priester bekommt das Vorderbein. Er bekommt auch die Kinnbacken und den Magen. Vierter, du sollst dem Priester das Beste geben. Das Beste von deinem Getreide. Das Beste von deinem Wein und Öl. Auch das Beste von der Wolle deiner Schafe. Fünfter, Jahwe, dein Gott, hat die Priester gewählt. Er wählte sie aus allen Stämmen. Sie und ihre Söhne sollen Jahwe dienen. Sie sollen das immer im Namen Jahwes tun. Sechster, ein Levit kann aus jeder Stadt kommen. Er kann aus ganz Israel kommen. Er kann zu dem Ort gehen, den Jahwe wählt. Er darf dorthin gehen, wann er will. Siebter, er darf Jahwe dienen. Er dient im Namen Jahwes, seines Gottes. Er dient wie seine Brüder, die Leviten. Sie alle dienen Jahwe dort. Achter, alle Leviten sollen gleich viel bekommen. Sie teilen die Einnahmen. Das ist anders als Geld vom Verkauf von Besitz. Neunter, du kommst in das Land, das Jahwe dir gibt. Du sollst nicht die schlechten Dinge tun. Tu nicht, was die anderen Völker dort tun. Zehnter, niemand soll sein Kind durch Feuer schicken. Niemand soll die Zukunft vorhersagen. Niemand soll Zauberei machen. Niemand soll geheime Künste nutzen. Elfter, niemand soll Geister beschwören. Niemand soll Tote befragen. Niemand soll mit Toten sprechen. Zwölfter, wer diese Dinge tut, ist Jahwe sehr zuwider. Jahwe, dein Gott, vertreibt diese Völker. Er tut es wegen dieser schlechten Dinge. Dreizehnter, du sollst nur Jahwe, deinem Gott, folgen. Sei ganz und gar bei ihm. Vierzehnter, die Völker hören auf Wahrsager. Sie hören auf Leute, die Zeichen deuten. Jahwe, dein Gott, erlaubt dir das nicht. Fünfzehnter, Jahwe, dein Gott, wird einen Propheten senden. Er wird aus deinem Volk kommen. Er wird sein wie ich. Ihr sollt auf ihn hören. Sechzehnter, das ist, was du am Horeb wolltest. Du sagtest, ich will Jahwes Stimme nicht mehr hören. Ich will das große Feuer nicht mehr sehen. Ich will nicht sterben. Siebzehnter, Jahwe sagte zu mir, sie haben recht. Ihr Wunsch ist gut. Achtzehnter, ich werde einen Propheten senden. Er wird aus ihrem Volk sein, wie du. Ich werde ihm meine Worte geben. Er soll ihnen alles sagen, was ich befehle. Neunzehnter, wenn jemand nicht auf meine Worte hört. Der Prophet spricht sie in meinem Namen. Dann werde ich ihn bestrafen. Zwanzigster, ein Prophet darf nicht lügen. Er darf nicht in meinem Namen sprechen, wenn ich es ihm nicht gesagt habe. Er darf nicht im Namen anderer Götter sprechen. So ein Prophet muss sterben. Einundzwanzigster, du fragst dich vielleicht, wie wissen wir, ob Jahwe nicht gesprochen hat? Zweiundzwanzigster, wenn ein Prophet in Jahwes Namen spricht und es passiert nicht, was er sagt, dann hat Jahwe das Wort nicht gesprochen. Der Prophet hat es selbst gesagt. Du brauchst keine Angst haben.